fünfter Vortrag, die unbedingte Forderung. Unbedingte Handlungen geschehen in der Liebe, im Kampf, im Ergreifen hoher Aufgaben. Kennzeichen aber des Unbedingten ist, dass das Handeln gegründet ist auf etwas, dem gegenüber das Leben als Ganzes bedingt und nicht das Letzte ist. In der Verwirklichung des Unbedingten wird das Dasein gleichsam zum Material, der Idee, der Liebe, der Treue. Es wird hineingenommen in einen ewigen Sinn, gleichsam verzehrt und nicht freigelassen zur Beliebigkeit des bloßen Lebens. Erst an der Grenze, in Ausnahmesituationen, kann der Einsatz aus dem Unbedingten auch zum Verlust des Daseins und zum Aufsichnehmen des unumgänglichen Todes führen, während das Bedingte zuerst und jederzeit und um jeden Preis im Dasein bleiben, leben will. Menschen haben zum Beispiel ihr Leben eingesetzt im solidarischen Kampf für ein gemeinsames Dasein in der Welt. Die Solidarität stand unbedingt vor dem durch sie bedingten Leben. Das geschah ursprünglich in der Gemeinschaft des Vertrauens, dann aber oft auch unter dem beschwingenden Befehl einer geglaubten Autorität, so dass der Glaube an diese Autorität Quelle des Unbedingten wurde. Dieser Glaube befreite aus Unsicherheit, er ersparte eigene Prüfung. Im Unbedingten dieser Gestalt war aber eine heimliche Bedingung verborgen, nämlich der Erfolg der Autorität. Der Glaubende wollte durch seinen Gehorsam leben. Wenn die Autorität keinen Erfolg als Macht mehr hatte und damit auch der Glaube an sie zerbrach, dann entstand eine vernichtende Leerheit. Eine Rettung aus dieser Leerheit kann dann nur der Anspruch nunmehr an den Menschen selbst als Einzelnen sein, dass er in Freiheit gewinne, was eigentlich sein und der Grund seiner Entschlüsse ist. Dieser Weg wurde in der Geschichte dort gegangen, wo Einzelne ihr Leben wachten, weil sie einer unbedingten Forderung gehorchten. Sie bewahrten die Treue dort, wo Treulosigkeit alles zunichte machen, dass in der Treulosigkeit gerettete Leben vergiftet sein würde, wo dieser Verrat des ewigen Seins das nun noch bleibende Dasein unselig werden ließe. Die reinste Gestalt ist vielleicht Sokrates. In der Helle seiner Vernunft, lebend aus den Umgreifenden des Nichtwissens, ging er unbeirrbar, ohne Störung durch Leidenschaften der Empörung, des Hasses, des Rechthabens seinen Weg. Er machte kein Zugeständnis. Er ergriff nicht die Möglichkeit der Flucht und starb heiteren Sinnes, es wagend auf seinen Glauben hin. Es gab Märtyrer von reinster sittlicher Energie in der Treue zu ihrem Glauben, wie Thomas Morus. Fragwürdig sind manche andere. Für etwas sterben, um es zu bezeugen, bringt eine Zweckhaftigkeit und damit Unreinheit in das Sterben. Wenn Märtyrer gar angetrieben wurden, von dem Drang zu sterben, etwa in vermeintlicher Nachfolge Christi, von einem Todesdrang, der die Seele nicht selten verschleiert durch hysterische Erscheinungen, so wuchs die Unreinheit. Selten sind die philosophischen Gestalten, die ohne eine ihnen wesentliche Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft in der Welt, auf sich allein vor Gott stehend, den Satz verwirklichten, Philosophieren heißt sterben lernen. Seneca, der jahrelang auf das Todesurteil wartete, überwand seine klugen Bemühungen der Rettung, so dass er schließlich weder in unwürdigen Handlungen sich selbst aufgab, noch die Fassung verlor, als Nero seinen Tod forderte. Voetius starb unschuldig den von einem Barbaren über ihn verhängten Tod, in hellem Bewusstsein philosophierend, zugewandt dem eigentlichen Sein. Giordano Bruno überwand sein Zweifeln und halbes Nachgeben zu dem hohen Entschluss unerschütterlichen, zweckfreien Standhaltens bis auf den Scheiterhaufen. Seneca, Boetius, Bruno sind Menschen mit ihren Schwächen, ihrem Versagen, wie wir es sind. Sie haben sich selbst erst gewonnen. Sie sind darum wirkliche Wegweiser auch für uns. Denn Heilige sind doch Gestalten, die sich für uns nur in der Dämmerung oder in dem irrealen Licht mythischer Anschauung halten können, dem realistischen Zusehen aber nicht standhalten. Die Unbedingtheit, deren Menschen als Menschen fähig waren, gibt uns wirkliche Ermutigung, während das Imaginäre nur unwirksame Erbauung ermöglicht. Wir erinnerten an historische Beispiele des Sterbenkönnens. Versuchen wir jetzt, das Wesen der unbedingten Forderung begrifflich deutlich zu machen. Auf die Frage, was soll ich tun, erhalte ich Antwort durch Angabe endlicher Zwecke und deren Mittel. Es muss Nahrung erworben werden und dazu ist Arbeit gefordert. Ich soll mit Menschen in Gemeinschaft auskommen. Die Regeln der Lebensklugheit geben mir Anweisungen. Jedes Mal ist ein Zweck die Bedingung für den Gebrauch der dazugehörenden Mittel. Der Grund aber, warum diese Zwecke gelten, ist entweder das unbefragte Daseinsinteresse der Nutzen. Dasein als solches aber ist kein Endzweck, weil die Frage bleibt, was für ein Dasein und die Frage wozu? Oder der Grund der Forderung ist die Autorität, der ich zu gehorchen habe. Entweder durch Befehl eines Fremden, ich will so, oder dem, so steht geschrieben. Aber solche Autorität bleibt unbefragt und daher ungeprüft. Alle solche Forderungen sind doch bedingt, denn sie machen mich abhängig von einem anderen, von Daseinszwecken oder von Autorität. Unbedingte Forderungen dagegen haben ihren Ursprung in mir selbst. Bedingte Forderungen treten mir gegenüber als eine jeweilige Bestimmtheit, an die ich mich äußerlich halten kann. Unbedingte Forderungen kommen aus mir, indem sie mich innerlich tragen, durch das, was in mir selbst nicht nur ich selbst ist. Die unbedingte Forderung tritt an mich heran, als die Forderung meines eigentlichen Selbst an mein bloßes Dasein. Ich werde meiner inne als dessen, was ich selbst bin, weil ich es sein soll. Dieses Innewerden steht dunkel am Anfang, hell am Ende meines unbedingten Tuns. Ist das Innewerden im Unbedingten vollzogen, so hört in der Gewissheit des Seinssinnes das Fragen auf. Wenn auch in der Welt, in der Zeit, alsbald das Fragen wieder entsteht und in verwandelter Situation die Gewissheit immer von Neuem erworben werden muss. Dieses Unbedingte steht vor allem Zweckhaften als das, was die Zwecke setzt. Das Unbedingte ist daher nicht das, was gewollt wird, sondern das, woraus gewollt wird. Den Sinn der Unbedingtheit umkreisen wir nun durch einige charakterisierende Sätze. Unbedingtheit ist nicht So-Sein, sondern ein durch Reflexion aus einer unbegreiflichen Tiefe hell werdender Entschluss, mit dem ich selbst identisch bin. Was heißt das? Unbedingtheit bedeutet Teilnahme am Ewigen, am Sein. Aus ihr erwächst daher die absolute Verlässlichkeit und Treue. Sie ist nicht von Natur, sondern durch jenen Entschluss. Der Entschluss ist nur durch Helligkeit, die durch Reflexion entsteht. Psychologisch ausgedrückt liegt Unbedingtheit nicht im augenblicklichen Zustand eines Menschen. Trotz überwältigender Energie seines augenblicklichen Wirkens erlahmt dieses So-Sein plötzlich, zeigt sich vergesslich und unverlässlich. Die Unbedingtheit liegt auch nicht im angeborenen Charakter, denn dieser kann sich verwandeln in einer Wiedergeburt. Unbedingtheit liegt auch nicht in dem, was man mythisch den Dämon des Menschen nennt, denn dieser ist treulos. Alle Weisen der Leidenschaft, des Daseinswillens, der Selbstbehauptung sind, obgleich übermächtig im Augenblick, doch nicht unbedingt, sondern bedingt und daher hinfällig. Unbedingtheit ist also erst im Entschluss der Existenz, die durch Reflexion hindurchgegangen ist. Das heißt, Unbedingtheit ist nicht aus So-Sein, sondern aus Freiheit. Aber aus Freiheit, die gar nicht anders kann. Nicht wegen Naturgesetzlichkeit, sondern aus ihrem transzendenten Grunde. Das Unbedingte entscheidet, worauf zuletzt eines Menschen Leben ruht, ob es Gewicht hat oder nichtig ist. Das Unbedingte ist verborgen. Nur im Grenzfall lenkt es durch stumme Entscheidung den Lebensweg, ist nie geradezu nachweisbar, während es doch in der Tat das Leben aus der Existenz alle Zeit trägt und ins Unendliche erhellbar ist. Ein zweiter Satz zur Charakterisierung des Unbedingten lautet: Unbedingtheit ist wirklich allein im Glauben, aus dem sie vollzogen wird, und für den Glauben, der sie sieht. Das Unbedingte kann nicht nachgewiesen, nicht als Dasein in der Welt gezeigt werden. Historische Beweise sind nur Hinweise. Was wir wissen, ist immer ein Bedingtes. Das, wovon wir erfüllt sind im Unbedingten, ist gemessen am Nachweisbaren wie nicht da. Eine nachgewiesene Unbedingtheit ist als solche nur eine starke Gewalt, ein Fanatismus, eine Wildheit oder ein Wahnsinn. Auf die Frage, ob es eigentliche Unbedingtheit überhaupt gibt, hat in der Welt die skeptische Erörterung die allgemeine Überzeugungskraft. Zum Beispiel, ob es Liebe gibt im Sinn des Unbedingten, verwurzelt im ewigen Grunde und nicht bloße menschliche Neigung und Hingerissenheit, Gewohnheit und Vertragstreue, das ist zweifelhaft. Ob eigentliche Kommunikation in liebendem Kampf denn möglich ist, lässt sich leugnen. Was aufzeichbar ist, das ist gerade darum nicht unbedingt. Ein dritter Satz besagt: Das Unbedingte ist zeitlos in der Zeit. Die Unbedingtheit des Menschen ist ihm nicht wie sein Dasein gegeben. Sie erwächst ihm in der Zeit. Erst wo im Menschen die Überwindung stattfindet und der Weg gegangen wird dorthin, wo der unbedingte Entschluss unbeirrbar wurde, kommt sie zu sich. Dagegen lassen eine von Anfang an bestehende Endgültigkeit, die abstrakte Unerschütterlichkeit der Seele, das bloß Dauerhafte, den in seiner Unbedingtheit glaubwürdigen Menschen nicht fühlbar werden. Die Unbedingtheit wird sich zeitlich offenbar in der Erfahrung der Grenzsituationen und in der Gefahr des sich untreu werdens. Aber das Unbedingte selber wird nicht ganz und gar zeitlich. Wo es ist, ist es zugleich quer zur Zeit. Wo es erworben ist, ist es doch als Ewigkeit des Wesens in jedem neuen Augenblick, wie durch immer zu wiederholende Wiedergeburt, ursprünglich. Darum, wo die zeitliche Entwicklung zu einem Besitz geführt zu haben scheint, kann noch in einem Augenblick alles verraten sein. Wo umgekehrt seine Vergangenheit den Menschen als bloßes So-Sein unter endlosen Bedingungen bis zur Vernichtung zu belasten scheint, kann er doch noch in jedem Augenblick gleichsam von vorn anfangen, indem er des Unbedingten plötzlich inne wird. Der Sinn der Unbedingtheit wurde mit unseren bisherigen Erörterungen zwar umkreist, aber nicht in seinem Gehalt getroffen. Dieser wird erst offenbar aus dem Gegensatz von Gut und Böse. Im Unbedingten ist eine Wahl vollzogen. Ein Entschluss wurde zur Substanz des Menschen. Er hat gewählt, was er in der Entscheidung zwischen Gut und Böse als das Gute versteht. Gut und Böse wird auf drei Stufen unterschieden. Als Böse gilt die unmittelbare und uneingeschränkte Hingabe an Neigungen und sinnliche Antriebe, an die Lust und das Glück dieser Welt, an das Dasein als solches. Kurz, böse ist das Leben des Menschen, das im Bedingten bleibt. Daher nur abläuft, wie das Leben der Tiere, wohlgeraten oder missraten, in der Unruhe des Anderswerdens und das nicht entschieden wird. Dagegen ist gut das Leben, das zwar nicht jenes Glück des Daseins verwirft, aber es unter die Bedingung des moralisch Gültigen stellt. Dieses moralisch Gültige wird verstanden als allgemeines Gesetz des moralisch richtigen Handelns. Diese Geltung ist das Unbedingte. Zweitens, gegenüber der bloßen Schwäche, die den Neigungen nachgibt, gilt als eigentlich böse erst die Verkehrung, wie Kant sie verstand. Dass ich nämlich das Gute nur tue, wenn es mir keinen Schaden bringt oder doch nicht zu viel kostet. Abstrakt gesagt, dass das Unbedingte der moralischen Forderung zwar gewollt, im Gehorsam gegen das Gesetz des Guten jedoch nur so weit befolgt wird, als unter der Bedingung einer ungestörten Befriedigung der sinnlichen Glücksbedürfnisse möglich ist. Nur unter dieser Bedingung, nicht unbedingt, will ich gut sein. Diese Scheingüte ist sozusagen ein Luxus glücklicher Verhältnisse, in denen ich mir das Gutsein leisten kann. Im Fall des Konflikts zwischen moralischer Forderung und meines Daseinsinteresse bin ich je nach der Größe dieses Interesses uneingestandenerweise vielleicht zu jeder Schandtat bereit. Um nicht selbst zu sterben, begehe ich auf Befehl Morde. Durch die Gunst meiner Lage, die mir den Konflikt erspart, lasse ich mich über mein Böse Sein täuschen. Dagegen ist gut auf dieser Stufe, dass sich herausholen aus dieser Verkehrung des Bedingungsverhältnisses, die in der Unterwerfung des Unbedingten unter die Bedingungen des Daseinsglücks besteht und damit die Rückkehr zur eigentlichen Unbedingtheit. Es ist die Verwandlung aus ständigem Selbstbetrug in der Unreinheit der Motive zu dem Ernst des Unbedingten. Und nun die dritte Stufe. Als Böse gilt erst der Wille zum Bösen, das heißt der Wille zur Zerstörung als solcher, der Antrieb zum Quälen, zur Grausamkeit, zur Vernichtung, der nihilistische Wille zum Verderben von allem, was ist und was Wert hat. Gut ist dagegen das Unbedingte, das die Liebe und damit der Wille zur Wirklichkeit ist. Vergleichen wir diese drei Stufen. Auf der ersten Stufe ist das Verhältnis von Gut und Böse das Moralische, die Beherrschung der unmittelbaren Antriebe durch den Willen, der den sittlichen Gesetzen folgt. Es steht mit Kants Worten die Pflicht gegen die Neigung. Auf der zweiten Stufe ist das Verhältnis das Ethische, die Wahrhaftigkeit der Motive. Es steht die Reinheit des Unbedingten gegen die Unreinheit in der Verkehrung des Bedingungsverhältnisses, in der faktisch das Unbedingte vom Bedingten abhängig wird. Auf der dritten Stufe ist das Verhältnis das Metaphysische, das Wesen der Motive selbst. Es steht hier Liebe gegen Hass. Liebe drängt zum Sein, Hass zum Nichtsein. Liebe wächst aus dem Bezug auf Transzendenz. Hass sinkt zum selbstischen Punkt in der Lösung von Transzendenz. Liebe wirkt als stilles Bauen in der Welt. Hass als laute, das Sein im Dasein auslöschende und das Dasein selbst vernichtende Katastrophe. Jedes Mal zeigt sich eine Alternative und damit die Forderung der Entscheidung. Der Mensch kann nur das eine oder das andere wollen, wenn er wesentlich wird. Er folgt der Neigung oder der Pflicht. Er steht in der Verkehrung oder in der Reinheit seiner Motive. Er lebt aus dem Hasse oder aus der Liebe. Aber die Entscheidung kann er aussetzen. Statt zu entscheiden, schwanken und taumeln wir durch das Leben, verbinden das eine mit dem anderen und erkennen dies gar an als notwendigen Widerspruch. Schon diese Unentschiedenheit ist böse. Es erwacht der Mensch erst, wenn er Gut und Böse unterscheidet. Er wird er selbst, wenn er in seinem Tun entschieden ist, wohin er will. Wir alle müssen ständig von Neuem uns wiedergewinnen aus der Unentschiedenheit. Wir sind so wenig fähig, uns zum Guten zu vollenden, dass sogar die Kraft unserer uns hinreißenden Neigungen im Dasein unerlässlich ist für die Helligkeit der Pflicht. Dass wir nicht umhin können, wenn wir wirklich lieben, gerade dann auch zu hassen, nämlich das, was das Geliebte bedroht. Dass wir in die Verkehrung der Unreinheit gerade dann geraten, wenn wir unsere Motive gewiss für rein halten. Die Entscheidung hat auf jeder der drei Stufen ihren eigenen Charakter. Moralisch meint der Mensch seinen Entschluss denkend als den richtigen zu begründen. Ethisch stellt er sich aus der Verkehrung durch eine Wiedergeburt seines guten Willens wieder her. Metaphysisch wird er sich bewusst, sich selbst geschenkt zu sein in seinem Lieben können. Er wählt das Richtige, wird wahr in seinen Beweggründen, lebt aus der Liebe. Erst in der Einheit dieses Dreifachen geschieht die Verwirklichung des Unbedingten. Aus der Liebe zu leben, das scheint alles andere einzuschließen. Wirkliche Liebe macht zugleich die sittliche Wahrheit ihres Tuns gewiss. Darum sagte Augustin, liebe und tue, was du willst. Aber es ist uns Menschen unmöglich, etwa allein aus der Liebe, dieser Kraft der dritten Stufe zu leben. Denn wir geraten ständig in Abgleitungen und Verwechslungen. Daher dürfen wir uns auf unsere Liebe nicht blind und nicht für jeden Augenblick verlassen, sondern müssen sie erhellen. Und daher sind für uns endliche Wesen weiter unumgänglich die Disziplin des Zwanges, mit dem wir unsere Leidenschaften in unserer Gewalt bekommen, unumgänglich das Misstrauen gegen uns selber wegen der Unreinheit unserer Motive. Wenn wir uns sicher fühlen, gehen wir gerade in die Irre. Erst die Unbedingtheit des Guten erfüllt die bloßen Pflichten mit Gehalt, kann die sittlichen Motive zur Reinheit läutern, vermacht den Vernichtungswillen des Hasses aufzulösen. Der Grund der Liebe aber, in der das Unbedingte gegründet ist, ist eins mit dem Willen zur eigentlichen Wirklichkeit. Was ich liebe, von dem will ich, dass es sei. Und was eigentlich ist, das kann ich nicht erblicken, ohne es zu lieben. Sechster Vortrag: Der Mensch. Was ist der Mensch? Er wird erforscht als Leib durch die Physiologie, als Seele durch die Psychologie, als Gemeinschaftswesen durch die Soziologie. Wir wissen vom Menschen als Natur, die wir erkennen wie die Natur anderer Lebewesen, und als Geschichte, die wir erkennen durch kritische Reinigung der Überlieferung, durch Verstehen des von Menschen in Tun und Denken gemeinten Sinnes und durch Erklären der Geschehnisse aus Motiven, Situationen, Naturrealitäten. Unsere Erforschung des Menschen hat vielerlei Wissen gebracht, aber nicht das Wissen vom Menschen im Ganzen. Es ist die Frage, ob der Mensch überhaupt erschöpfend begriffen werden kann in dem, was von ihm wissbar ist, oder ob er darüber hinaus etwas ist, nämlich Freiheit, die sich jeder gegenständlichen Erkenntnis entzieht, aber ihm doch als unentrinnbare Möglichkeit gegenwärtig ist. In der Tat ist der Mensch sich zugänglich in der doppelten Weise, als Objekt der Forschung und als Existenz der aller Forschung unzugänglichen Freiheit. In einem Falle sprechen wir vom Menschen als Gegenstand, im anderen Falle von dem Ungegenständlichen, das der Mensch ist und dessen er inne wird, wenn er sich seiner selbst eigentlich bewusst ist. Was der Mensch ist, können wir nicht erschöpfen in einem Gewusstsein von ihm, sondern nur erfahren im Ursprung unseres Denkens und Tuns. Der Mensch ist grundsätzlich mehr, als er von sich wissen kann. Unserer Freiheit sind wir uns bewusst, wenn wir Ansprüche an uns anerkennen. Es liegt an uns, ob wir sie erfüllen oder ihnen ausweichen. Wir können im Ernste nicht bestreiten, dass wir etwas entscheiden und damit über uns selbst entscheiden und dass wir verantwortlich sind. Wer etwa versucht, das abzulehnen, kann konsequenterweise auch an andere Menschen keine Forderungen stellen. Als ein Angeklagter vor Gericht seine Unschuld damit begründete, dass er so geboren sei, und nun einmal so sei und nicht anders könne, daher nicht haftbar gemacht werden dürfe, antwortete der gut gelaunte Richter, das sei ebenso richtig wie die Auffassung vom Handeln des ihn strafenden Richters, nämlich auch dieser könne nicht anders, da er nun einmal so sei und notwendig nach den gegebenen Gesetzen so handeln müsse. Sind wir unserer Freiheit gewiss, so wird alsbald ein zweiter Schritt zu unserer Selbsterfassung getan. Der Mensch ist das gottbezogene Wesen. Was heißt das? Wir haben uns nicht selbst geschaffen. Jeder kann von sich denken, es sei möglich gewesen, dass er nicht sei. Dies ist uns mit den Tieren gemeinsam. Aber dazu sind wir in unserer Freiheit, wo wir durch uns entscheiden und nicht einem Naturgesetz automatisch unterliegen, nicht durch uns selbst, sondern wir werden uns in unserer Freiheit geschenkt. Wir können, wenn wir nicht lieben, nicht wissen, was wir wollen, unsere Freiheit nicht erzwingen. Wenn wir frei entscheiden und erfüllt vom Sinn unser Leben ergreifen, so sind wir uns bewusst, uns nicht uns selbst zu verdanken. Auf der Höhe der Freiheit, auf der uns unser Tun notwendig erscheint, nicht durch äußeren Zwang des nach Naturgesetzen unausweichlichen Geschehens, sondern als inneres Einverständnis eines gar nicht anders Wollenden, dann sind wir in unserer Freiheit als uns von der Transzendenz gegeben bewusst. Je mehr der Mensch eigentlich frei ist, desto gewisser ist ihm Gott. Wo ich eigentlich frei bin, bin ich gewiss, dass ich es nicht durch mich selbst allein bin. Wir Menschen sind uns niemals selbst genug. Wir drängen über uns hinaus und wachsen selber mit der Tiefe unseres Gottesbewusstseins, durch das wir zugleich uns durchsichtig werden in unserer Nichtigkeit. Die Gottbezogenheit des Menschen ist nicht eine naturgegebene Eigenschaft. Weil sie nur ist in eins mit der Freiheit, leuchtet sie jedem Einzelnen erst auf, wo er den Sprung vollzieht aus seiner bloß vitalen Daseinsbehauptung zu sich selbst. Das heißt, dorthin, wo er eigentlich frei von der Welt, nun erst der Welt ganz offen wird. Wo er unabhängig von der Welt sein kann, weil er gebunden an Gott lebt. Gott ist für mich in dem Maße, als ich eigentlich existiere. Ich wiederhole noch einmal. Der Mensch ist als Dasein in der Welt ein erkennbarer Gegenstand. Zum Beispiel wird er in den Rassentheorien in besonderen Achtungen begriffen. In der Psychoanalyse, in seinem Unbewussten und dessen Wirkungen. Im Marxismus als durch Arbeit produzierendes Lebewesen, das durch seine Produktion Naturbeherrschung und Gemeinschaft gewinnt. Aber alle solche Erkenntniswege begreifen etwas am Menschen, etwas in der Tat Geschehendes, aber niemals den Menschen im Ganzen. Indem solche Forschungstheorien sich zu absoluter Erkenntnis des ganzen Menschen steigern, und sie alle haben es getan, verlieren sie den eigentlichen Menschen aus dem Auge und bringen in den an diese Theorien Glaubenden das Bewusstsein vom Menschen und schließlich die Menschlichkeit selbst, bis an die Grenze des Verlöschens, das Menschsein, das Freiheit ist und Gottbezogenheit. Es ist von höchstem Interesse, den Erkenntnissen vom Menschen zu folgen, und es ist lohnend, wenn es mit wissenschaftlicher Kritik geschieht. Dann weiß man methodisch, was und wie und in welchen Grenzen man etwas weiß, und wie wenig es ist, wenn man es an der Gesamtheit des Möglichen misst. Und wie radikal unzugänglich diesem gegenständlichen Erkennen das eigentliche Menschsein bleibt. Dann sind die Gefahren abgewendet, die in den Verschleierungen des Menschen durch Scheinwissen von ihm erwachsen. Im Wissen um die Grenzen des Wissens vertrauen wir uns umso klarer der Führung an, die wir für unsere Freiheit durch die Freiheit selbst finden, wenn sie auf Gott bezogen ist. Denn das ist die große Frage des Menschseins. Woher der Mensch seine Führung hat. Denn gewiss ist, sein Leben läuft nicht wie das der Tiere, in der Folge der Generationen, nur in naturgesetzlich gleichen Wiederholungen ab, sondern die Freiheit des Menschen eröffnet ihm mit der Unsicherheit seines Seins zugleich die Chancen, noch zu werden, was er eigentlich sein kann. Dem Menschen ist gegeben, aus Freiheit mit seinem Dasein gleichsam wie mit einem Material umzugehen. Er erst hat daher Geschichte. Das heißt, er lebt, statt nur aus seinem biologischen Erbe in ständigen Wiederholungen, aus der Überlieferung in ständiger Metamorphose. Des Menschen Dasein läuft nicht nur ab wie Naturgeschehen, seine Freiheit aber ruft nach Führung. Dass die Führung durch Gewalt von Menschen über Menschen ersetzt wird, erörtern wir hier nicht. Wir fragen nach der letzten Führung des Menschen. Die These philosophischen Glaubens ist, der Mensch kann in Führung durch Gott leben. Was das heißt, haben wir zu klären. Im Unbedingten glauben wir, die Führung durch Gott zu spüren. Aber wie ist das möglich, wenn Gott nicht leibhaftig, in keiner Weise eindeutig als Gott selber da ist? Wenn Gott führt, wodurch hört der Mensch, was Gott will? Gibt es eine Begegnung des Menschen mit Gott? Wie vollzieht sie sich? In autobiografischen Schilderungen wird berichtet, wie in Entscheidungsfragen des Lebenswegs nach langen Zweifeln plötzliches Gewisssein eintritt. Diese Gewissheit ist nach ratlosem Schwanken die Freiheit des Handelnkönnens. Aber je entschiedener sich der Mensch in der Klarheit dieser Gewissheit frei weiß, desto heller wird ihm auch die Transzendenz, durch die er ist. Kierkegaard, den wir autobiografisch so gut kennen, vollzog seine Selbstreflexion alle Tage in Bezug auf Gottes Führung derart, dass er ständig sich in Gottes Hand wusste, durch das von ihm selbst Getane und durch das in der Welt ihm Geschehende hörte er Gott und erfuhr doch jedes Gehörte in seiner Vieldeutigkeit. Nicht eine Führung in Greifbarkeit und eindeutigem Gebotensein lenkte ihn, sondern die Führung durch die Freiheit selbst, die sich entscheidet, weil im transzendenten Grunde sie sich gebunden weiß. Diese Führung durch die Transzendenz ist anders als jede Führung in der Welt. Denn es gibt nur eine Weise der Führung durch Gott. Sie geschieht auf dem Wege über die Freiheit selbst. Gottes Stimme liegt in dem, was dem einzelnen Menschen aufgeht, in Selbstvergewisserung, wenn er aufgeschlossen ist für alles, was aus Überlieferung und Umwelt an ihn herantritt. Anders. Der Mensch wird geführt im Medium seines Urteils über sein eigenes Tun. Dieses Urteil hemmt oder treibt an, korrigiert oder bestätigt. Die Stimme Gottes als Urteil über des Menschen Tun hat keinen anderen Ausdruck in der Zeit als in diesem Urteil des Menschen selbst über seine Gefühle, Motive, Handlungen. In der freien, redlichen Weise des urteilenden Selbstwahrnehmens, in Selbstanklage und Selbstbejahung, findet der Mensch indirekt, nie endgültig und immer auch noch zweideutig Gottes Urteil. Daher ist das menschliche Urteil von vornherein im Irrtum, wenn der Mensch darin Gottes Stimme selber endgültig zu finden oder sich auf sich darin verlassen zu können meint. Unerbittlich müssen wir durchschauen, unsere Eigenmächtigkeit schon in der Selbstzufriedenheit unseres moralischen Handelns und gar unseres vermeintlichen Rechthabens, wo immer es stattfindet. In der Tat kann der Mensch nie im Ganzen und nie endgültig mit sich zufrieden sein. Im Urteil über sich kann er sich nicht auf sich allein stützen. Er verlangt daher notwendig, da Gottes Urteil nicht geradezu an ihn kommt, nach einem Urteil seiner Mitmenschen über sein Tun. Dabei ist er empfindlich für den Rang der Menschen, deren Urteil er erfährt. Weniger berührt ihn, was der Durchschnitt und die Menge und was abgeglittene und was verwahrloste Institutionen sagen. Auch dies ist ihm nicht gleichgültig. Aber das entscheidende Urteil ist am Ende auch nicht das der ihm wesentlichen Menschen, obgleich dieses das einzige in der Welt zugängliche ist. Entscheidend wäre das Urteil Gottes. Die volle Eigenmächtigkeit des Einzelnen im Urteil über sich ist tatsächlich kaum je wirklich gewesen. Immer liegt ihm wesentlich am Urteil eines anderen. So lebt etwa die heroische Haltung der Primitiven, welche unbeirrbar tapfer in den Tod gehen, doch im Blick auf andere. Dass ihr Ruhm unvergänglich sei, ist der Trost der sterbenden Helden der Edda. Anders der eigentliche, einsame Heroismus, der weder in der Gemeinschaft gestützt ist, noch Nachruhm im Auge hat. Dieses echte auf sich selber stehen ist vielleicht getragen von dem Einklang eines glücklich geachteten Wesens mit sich selbst, zehrt vielleicht unbewusst noch von einer geschichtlich überlieferten Substanz als der erinnerten Gemeinschaft, findet jedoch für sein Bewusstsein nichts in der gegenwärtigen Welt, an das es sich hält. Aber wenn dieser Heroismus nicht in nichts versinkt, so weist er auf eine tiefe Bindung in dem, was eigentlich ist und das ausgesprochen statt des Urteils der Menschen das Urteil Gottes wäre. Wenn die Wahrheit des führenden Urteils allein auf dem Wege über die Selbstüberzeugung sich zeigt, so in zwei Formen, als allgemeingültige Forderung und als geschichtlicher Anspruch. Die allgemeingültigen sittlichen Forderungen sind der Einsicht überzeugend. Seit den 10 Geboten sind sie eine Form der Gegenwart Gottes. Aus dem allgemeinen Gebot und Verbot lässt sich jedoch das Handeln in der konkreten Situation nicht zureichend ableiten. Vielmehr liegt in der geschichtlich je gegenwärtigen Situation die Führung durch die unmittelbare und unableitbare Forderung des So-Tun-Müssens. Was der Einzelne hier als das, was er soll, zu hören glaubt, bleibt daher in aller Gewissheit fraglich. Im Wesen dieses Hörens auf Gottes Führung liegt das Wagnis des Verfehlens, daher die Bescheidung. Diese schließt die Sicherheit in der Gewissheit aus, verbietet die Verallgemeinerung des eigenen Tuns zur Forderung für alle und verwehrt den Fanatismus. Auch die reinste Klarheit des Weges, wie er unter Gottes Führung gesehen wird, darf nicht zu der Selbstgewissheit führen, dass der Weg der einzig wahre für alle sei. Denn es kann in der Folge immer alles noch anders aussehen. In der Helle kann doch ein Irrweg beschritten sein. Selbst in der Gewissheit des Entschlusses muss, sobald er in der Welt erscheint, eine Schwebe bleiben. Denn der Hochmut des absolut Wahren ist die eigentlich vernichtende Gefahr für die Wahrheit in der Welt. In der augenblicklichen Gewissheit ist die Demut der bleibenden Frage unerlässlich. Wenn der Mensch die Führung durch Transzendenz erfährt, ist dann Transzendenz für ihn wirklich? Wie verhält er sich zu ihr? In der Welt wollen die Mächte uns beherrschen, die uns zu Boden werfen, die Furcht vor der Zukunft, die angstvolle Bindung an den gegenwärtigen Besitz, die Sorge angesichts der schrecklichen Möglichkeiten. Gegen sie kann der Mensch angesichts des Todes vielleicht ein Vertrauen gewinnen, das noch im äußersten, undeutbaren, sinnfremdesten doch in Ruhe sterben lässt. Das Vertrauen zum Seinsgrunde kann als zweckfreier Dank, als Ruhe im Glauben an Gottes Sein sich aussprechen. Im Leben ist unserer Freiheit zumute, als ob wir von dort Hülfe erführen. Helfer und Widersacher sieht die Vielgötterei in Göttern und Dämonen. Ein Gott tat es, ist das Bewusstsein den Ereignissen und den eigenen Handlungen gegenüber. Ein solches Bewusstsein steigert und heiligt sie, aber lässt sie auch sich zerstreuen in der Mannigfaltigkeit der vitalen und geistigen Daseinsmöglichkeiten. Die Hilfe Gottes dagegen im eigentlichen Selbstsein, das sich darin radikal abhängig weiß, ist die Hilfe des einen. Wenn Gott ist, gibt es keine Dämonen. Diese Hilfe Gottes wird oft in einem bestimmten Sinn eingeschlossen und damit verfehlt. So wenn das Gebet als Begegnung mit der unsichtbaren Gottheit abgeleitet von der stillsten, sprachlos werdenden Kontemplation über die Leidenschaft des Suchens der Hand des persönlichen Gottes bis zum Anruf dieses Gottes für Zwecke des Daseinsbegehrens. Dem Menschen, dem das Leben transparent wurde, sind alle Möglichkeiten, darunter auch die Situationen der ausweglosen Vernichtung, von Gott geschickt. Dann ist eine jede Situation Aufgabe für die Freiheit des Menschen, der darin steht, wächst und scheitert. Die Aufgabe ist aber nicht als immanentes Glücksziel zureichend bestimmbar, sondern erst klar durch die Transzendenz dieser einzigen Wirklichkeit und die in ihr offenbar werdende Unbedingtheit der Liebe, die aus ihrer Vernunft unendlich aufgeschlossen sieht, was ist, und in den Realitäten der Welt die Chiffern der Transzendenz zu lesen vermag. Priester erheben wohl den Vorwurf der hochmütigen Eigenmächtigkeit des Einzelnen, der sich philosophierend auf Gott bezieht. Sie verlangen Gehorsam gegen den offenbarten Gott. Ihnen ist zu antworten: Der philosophierende Einzelne glaubt, wo er aus der Tiefe entschieden ist, Gott zu gehorchen, ohne in objektiver Garantie zu wissen, was Gott will, vielmehr in ständigem Wachnis. Gott wirkt durch freie Entschlüsse der Einzelnen selbst. Die Priester verwechseln Gehorsam gegen Gott mit dem Gehorsam gegen in der Welt vorkommende Instanzen der Kirche, der Bücher und Gesetze, die ihnen als direkte Offenbarung gelten. Schließlich ist zwar eine wahre Koinzidenz zwischen dem Gehorsam gegen objektive Instanzen in der Welt und gegen den ursprünglich erfahrenen Willen Gottes möglich. Aber um diese Koinzidenz muss gerungen werden. Wird der vom Einzelnen erfahrene Wille Gottes ausgespielt gegen die objektiven Instanzen, so ist es die Verführung zur Willkür, auszuweichen vor der Prüfung am Allgemeinen und Gemeinschaftlichen. Wird dagegen umgekehrt die objektive Instanz ausgespielt gegen den vom Einzelnen erfahrenen Willen Gottes, so ist die Verführung, auszuweichen vor dem Wagnis, Gott gehorsam zu sein, auch gegen die objektiven Instanzen, im Hören seines Willens aus der Wirklichkeit selber. Es gibt eine Ratlosigkeit im Greifen nach dem Halt in vertrauenswürdigen Gesetzen und Befehlen einer Autorität. Es gibt dagegen die sich aufschwingende Energie der Verantwortung des Einzelnen im Hören aus dem Ganzen der Wirklichkeit. Der Rang des Menschseins liegt an der Tiefe, aus der es in diesem Hören seine Führung gewinnt. Menschsein ist Menschwerden.